Branche völlig schneesicher. Ist nur noch der Tod übrig. Und wenn wir lieben, dann wird es natürlich immer anders werden. Und das gilt für alles andere. Also es wird noch viel passieren. Wir werden weitergehen, bestimmt. Nur würde ich dagegen warnen, die Tendenzen der Gegenwart einfach abschätzig zu beurteilen.